Well, good morning. It's nice to have you. Good morning. Dass ihr alle da seid. Okay, let's turn in our Bibles to James chapter 1. Jakobus, Kapitel 1. Before we read anything, I'd like to show you a little slideshow I put together last night. Bevor wir aber das tun, möchte ich euch noch eine kleine Diashow zeigen, die wir von letzten Abend gemacht haben. And, last week we were talking about our Redeemer lives. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass unser Erlöser lebt. I know my Redeemer lives. Und dass wir auch, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. And we talked about four ways that we know. Und wir haben vier Gründe angegeben, warum wir das wissen. And we know because his signature is in creation. Wir sehen es erst einmal wegen der Schöpfung. Because the tomb is empty. Weil das Grab leer ist. Because he changed my life. Weil er unser Leben verändert hat. And because he spoke to me this morning. Und weil er auch mit mir persönlich heute Morgen gesprochen hat. This is what we'll talk about today, how God speaks to us in the morning. Und so darüber sprechen wir heute, wie Gott zu uns redet schon in der Früh. Okay. Father in heaven, bless these words, I pray. Vater im Himmel, segne diese Worte, darum bete ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. I was reading in my devotion, Psalm 13. Ich habe in meiner Andacht Psalm 13 gelesen. And the last verse just really touched my heart. Der letzte Vers hat mein Herz wirklich berührt. It says, "But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation." And then it says, "I will sing to the Lord." Es steht, ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. For he has been so good to me. Er war so gut zu mir. For he has been good to me. Er war gut zu mir. And it doesn't say I'm going to sing about the Lord. Es steht nicht, ich singe über den Herrn. It doesn't say I'm going to sing to others about the Lord. Es steht auch nicht, ich singe zu anderen über den Herrn. It says I'm going to sing to the Lord. Sondern ich singe zum Herrn. And if we can just in our hearts just try to comprehend, wenn wir versuchen in unserem Herz zu verstehen, the vastness of the universe, die unendliche Größe des Universums, that there are supposed 100 billion stars that can be recognized, dass something. Allein 100 Milliarden Sterne, I think more, it's 10 to 25th power, 10 auf 25 Sterne sind, right? Die man mit auflösen kann mit Teleskopen. Put it in our numbers. Eins mit 25 Nullen. What does that mean? Like it's a billion times billion times. That can be recognized. Yeah, times 10 million. Okay. All right. That can be seen with a microscope, a telescope. Die man mit Teleskop auflösen kann. Ja, ja. So we're talking about that God. Die so einen Gott. The God that spoke that into existence. Gott hat das in die Existenz geschaffen. Can we just even remotely comprehend who we are dealing with? Können wir das überhaupt im Entferntesten verstehen, mit wem wir da hier zu tun haben? The one who just decided it is now existing. Der eben auf einmal entschied, das ist jetzt da. And if we look in James chapter 1. Und dann schauen wir uns im Jakobus Kapitel 1 schon hier hin. It states this in verse 2. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Of many kinds, because you know that the testing of your faith develops patience or perseverance. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. The testing of my faith is the test of my confidence in what God says. Die Prüfung meines Glaubens prüft ja nur meine Zuversicht oder mein Vertrauen in dem, was Gott sagt. Do all things really work to the good? Wenden sich wirklich alle Dinge zum Guten hin? Is God always there? Ist Gott immer da? Is he really a refuge in Psalm 47 that's ever present in time of trouble? Ist er immer eine Zuflucht im Psalm 47 in Zeit der Not? Can the joy of the Lord be my strength? Kann die Freude des Herrn wirklich meine Stärke sein? Every situation that we go into is a test. Jede Situation testet es aufs Neue. Of my confidence in the promises of God. Testet meine Zuversicht in und Treue und Vertrauen in Gott. But this test works patience. Dieser Test aber bewirkt dann Geduld. And I would like to define patience today as Ich möchte Geduld heute so definieren. Resting in God. In Gott rasten. I've defined it before as I have no choice but to trust God. Früher habe ich so definiert, ich habe keine Wahl als Gott zu vertrauen. Which is true. Was ja auch wahr ist. I believe that with all my heart. Ja, ich glaube das mit ganzem Herzen. But let's define patience today as aber werden wir, tun wir Geduld so beschreiben heute. Like here was Job. Job was being tested. Hier ist Hiob, der wird getestet. He was learning patience. Er lernte Geduld. To rest in God. In Gott ruhen. To not flip out. Eben nicht auszurasten. And I say that because I want to speak about hearing the voice of the Lord. Ich möchte nämlich heute darüber sprechen, wie man eben die Stimme des Herrn hört. John chapter 10, his sheep hear his voice. Johannes Kapitel 10, seine Schafe hören seine Stimme. And he calls them by name. Und er nennt sie und ruft sie den Namen nach. But there's a lot of other voices that are out there today. Doch gibt es viele andere Stimmen heute. And the Lord's voice has to compete with a lot of things. Die Stimme des Herrn, die muss praktisch konkurrieren mit vielen anderen Stimmen. And God doesn't compete. Aber Gott ist eigentlich Gott, der konkurriert ja eigentlich mit niemandem. But God can be found. Und trotzdem kann Gott gefunden werden. When Elijah was running from Jezebel. Als Elias von der Jezebel weglief. There was an earthquake. Dann gab's ein Erdbeben. But the Lord was not in the earthquake. Aber der Herr war nicht in diesem Erdbeben. There was a fire, but the Lord was not in the fire. Dann kam ein Feuer, aber auch da konnte der Herr nicht gefunden there werden. There was a wind, but God was not in the wind. Dann kam ein Sturm, aber Gott war in dem Sturm nicht. And then there came a still small voice. Und dann kam diese leise und sanfte Stimme. And that's where the Lord was. Und da war der Herr. And I would say that during the week all of us hear a lot of voices. Und durch die Woche hindurch würde ich sagen, hören wir alle verschiedenste Stimmen. And I think we can conclude that the loudest voices are not from the Lord. Und wir können schließen, dass gerade die lautesten Stimmen am wenigsten vom Herrn sind. The voices that fill our hearts and our emotions is not coming from the Lord. Die Stimme, die unsere Herzen und Gefühle irgendwie bestimmen, die sind nicht von Gott. When my wife and I were coming back from California. Als meine Frau und ich von Kalifornien zurückkehrten. Suddenly it was so strange, we just got overwhelmed with fear. Sind wir auf einmal von Furcht überwältigt worden? It wasn't from the Lord. Das war nicht vom Herrn. And we both had it. Und wir alle haben beide spürten das. And it was like this dark cloud to pass through. Und es war wirklich eine dunkle Wolke, durch die mussten wir durch. And every projection and every kind of thing that we might worry about suddenly was filling our minds. Und jede Projektion und jede Stimme hat uns auf einmal gefüllt. This is going to happen, that's going to happen. Das kann passieren, das wird passieren. This had happened, they didn't tell us and that das and this. Das ist passiert, wir and, wurden you know, aber nicht informiert und so weiter. Do we even want to go back now? Wollen wir überhaupt zurück? Oh Gott. And it was so powerful. Und das war wirklich so mächtig. It wasn't a little thing, it was a big thing. Es war wirklich etwas überwältigendes. It was like this earthquake. Eben wie das Erdbeben. Like a forest fire. Oder wirklich ein Feuer. Like a tornado. Und wirklich wie ein Tornado. And it wasn't coming from the Lord. Und das kam nicht vom Herrn. And this is why it's so important. Deswegen ist es so wichtig. To find the Lord in the morning. Den Herrn in der Früh zu finden. We can go to Psalm 5, which says that David cried out or prayed that in the morning, Lord, you hear my voice. Schrie David und sagte, am Morgen, Herr, hörst du meine Stimme. And I would just like to encourage us. Ich möchte euch ermutigen. If we're going to see revival in our church, wenn wir Erweckung sehen wollen bei uns in der Gemeinde, like we've never seen it before, und zwar in einem Ausmaß wie noch nie zuvor, each one of us jeder Einzelne has to be hearing the voice of the Lord. Muss die Stimme des Herrn hören. We have to. It's absolutely vital das ist to our Christian walk. Wichtig für unser christliches Leben. Can I walk in the Spirit kann in Galatians 5:16? Kann ich im Geist leben, wie es in Galater 5:16 steht? In verse 17. Und 17 auch. Walk in the Spirit, and you will not fulfill the lusts of the flesh. Lebe im Geist, und du wirst die Lüste des Fleisches nicht erfüllen. If I'm not passionate for God, wenn ich nicht leidenschaftlich für I Gott will bin, be passionate for something else. Dann werde ich leidenschaftlich für was anderes sein. You cannot suppress passion. Und Leidenschaft kann man nicht unterdrücken. You're going to be passionate for something. Weil du wirst immer Leidenschaft für etwas haben. Because God has created us that way. Weil Gott hat uns nämlich genauso gemacht. And I cannot be passionate for God if I'm not hearing from God. Und ich kann nicht leidenschaftlich für Gott leben, wenn ich von ihm nicht zuerst höre. This is why last week I suggested that we try having a journal. Letzte Woche habe ich eben vorgeschlagen, dass wir vielleicht so ein Journal haben. Questions that you ask God. Fragen, die man Gott stellt. Any question. Irgendwelche Fragen. Ask him anything. Frage Gott alles. And then listen to what he says. Aber dann höre auch, was er sagt. And then decide whether you're going to believe what he says. Und dann musst du dich auch entscheiden, ob du das auch glaubst, was er sagt. Now in James chapter 1. Jakobus 1. If we continue. Wenn wir da fortfahren. It says perseverance must finish its work. Dass die Bewährung eures Glaubens muss ausharren bewirken. So picture the trial. Some of us are physically sick. Stellt euch vor den Test. Manche von uns sind körperlich. Some of us are financially sick. Haben körperliche Leiden. Manche haben Geldmangel. Manche spiritually haben wandering. Mit den Gefühlen Probleme. Manche haben geistiges Vakuum. I cannot imagine that there's anybody here without some kind of a problem. Ich kann mir nicht vorstellen, ob da hier jemand ist, der überhaupt kein Problem hat. And this is the test of my faith. Und hier wird mein Glaube getestet. Do all things work to the good? Wirken alle Dinge zum Guten? Will this sickness in my lungs, will it work to the good? Wird die Krankheit in meinen Lungen zum Beispiel, wird die auch zum Guten hin? Does God know about it? Sich wirken? Does he care about it? Ist es Gott egal oder nicht? Does he think about it? Denkt er darüber? Should I worry about it? Soll ich Sorgen darüber? Does he have it in control, or do I have to take it in control? Soll ich jetzt das die Kontrolle darüber übernehmen oder maybe it's a partner deal. We're both kind of in control. Vielleicht sollen wir beide darüber Kontrolle or maybe ausüben. I should be listening to him. Oder soll ich auf ihn hören? Because he's in control. Weil er alles unter Kontrolle hat. The trial of my faith. Die Bewährung meines Glaubens. When I'm in a situation, wenn ich in einer Situation bin. Everything I know and believe about God is now being tested. Alles was ich glaube und was ich weiß über Gott wird jetzt auf die Probe gestellt. And as a situation draws or extends itself, und während die Situation sich dann weiter eben entwickelt, over a period of time, 3 months or 6 months, sagen wir 3 oder 6 Monate und so hindurch, 3 years or 10 years, oder gar 3 oder 10 Jahre, or 30 years, oder 30 Jahre, or 70, oder 70, we learn patience. Wir lernen Geduld. We learn to rest in God. Wir lernen in Gott zu rasten. Trusting God for this thing. Gott zu vertrauen für diese Sache. And let's read on now. And this has a work in us. Und das hat ein Werk in uns. Und das wirkt. Let it finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Damit ihr vollkommen und vollendet seid und ihr nichts Mangel habt. I'm learning to rest in the Lord. Ich lerne im Herrn zu ruhen. But I cannot imagine, ich kann mir nicht vorstellen, that we can rest in the Lord, dass wir im Herrn ruhen, if we don't spend time with him every day. Wenn wir nicht mit ihm Zeit verbringen jeden Tag. I made a commitment in my heart. Ich habe mir vorgenommen in meinem Herzen. This is going to sound strange to you, but das klingt vielleicht seltsam für manche. That I would spend an hour a day with the Lord. Dass ich eine Stunde am Tag mit Gott verbringe. But this is outside of, you know, doing the church stuff. Außerhalb jetzt meinem, was ich sonst für die Gemeinde tue. Outside of preparing for messages or whatever. Außerhalb irgendwelchen Vorbereitungszeiten für Predigten oder sonst was. That I would put an hour aside for the Lord. Dass ich eine Stunde auf die Seite gesetzt für den Herrn. And I would leave, you know, I found myself leaving people's homes earlier because I looked at the clock and I thought I got to get my. Und ich habe mir gedacht, vielleicht bin ich sogar schon manchmal von einem Besuch schneller weg oder wieder aufgebrochen. Ich sah auf die Uhr. I've got to spend an hour. I have one more appointment tonight. Ich habe noch eine Verabredung heute. One more. Oh, you do? Yeah, I got one more. Ja, eine noch. Yeah, it's with the Lord. Ja, es ist mit dem Herrn. And I'm going to sit down and I'm going to take out my journal. Ich werde mich hinsetzen. Ich nehme dann mein Tagebuch. And I'm going to ask the Lord some questions and ich werde den Herrn Fragen stellen. I'm going to go over the questions I asked them before and ich werde die Fragen, die alten, wiederholen. I'm going to read through the Bible a little bit and dann lese ich ein bisschen durch die Bibel. I'm going to maybe sing a song and dann singe ich ein Lied. Actually, it's becoming the favorite time of the day. Und das wird zur schönsten Zeit des Tages jetzt für mich. And look what it says here now, and I want you to think of this vast universe. Und ich möchte, dass ihr über dieses weite Universum nachdenkt. And look at verse 5. Vers 5. If any of you lacks wisdom. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, let's define that as a word from the Lord. Und wir definieren diese Weisheit als ein Wort vom Herrn. For your situation. Für deine Situation. If anyone lacks a word from the Lord for their situation, wenn jemanden ein Wort vom Herrn mangelt in dieser Situation, he should ask God. So bitte er Gott. He should ask the maker of the universe. Den Schöpfer des Universums. He should ask the one who breathed the universe into existence. Er soll den fragen, der das Universum in Existenz gehaucht hat. And somehow if we can keep this in our minds, how humongous God is. Und wenn wir uns das nur einfach nicht vergessen, wie unendlich groß Gott ist. I mean, he's unbelievable. Er ist unglaublich. I mean, he can focus on every single person on earth. Er kann sich auf jede einzelne Person auf der Erde voll konzentrieren. At the same time. Gleichzeitig. And it's absolutely nothing for him. Es ist für ihn kein Aufwand. He can give each one of us his full attention as if we were the only person who existed. Er kann volle Aufmerksamkeit jedem schenken, als wenn er der Einzige wäre. If you don't believe that, wenn du das nicht glaubst, then try to count the stars. Dann versuch die Sterne zu zählen. Because he just spoke them into existence. Er hat sie einfach in die Existenz gesprochen. He just said, let them be, and they were. Er sagte, sie sollen sein, und dann da waren sie. And the vastness of our sun, die Größe unserer Sonne, as we saw last week, wie wir letzte Woche besprochen haben, is one of the smallest stars in the universe. Ist doch einer der kleinsten Sterne im Universum. And God just stood there one day and said, Gott, let there be stars. Gott stand da eines Tages und sagte, lass die Sterne sein. Came into existence. Und sie waren da. And this universe and solar system. Und dieses Universum und dieses Sonnensystem. And it's perfectly balanced and just spins and rotates. Und es ist perfekt ausbalanciert und alles rotiert und alles bewegt. And here we are living on a planet. Und hier leben wir jetzt auf einem Planeten. We're living on a planet. Wir leben auf einem Planeten. This thing just moves every day, you know. Der sich eben bewegt in einer Bahn. And we're living on it. Und auf dem leben wir. And we don't get blown off it. Und wir werden dann nicht runtergeweht oder wir rutschen dann nicht ab. And that huge sun doesn't melt us. Und diese riesige Sonne schmelzt uns. Could you imagine like if one side of the earth was just black because it was so melted from the sun? Stellt euch vor, wenn eine Seite der Erde wäre völlig verkohlt wegen der Hitze. We just spent our whole life running from the sun trying to stay in the dark. Und wir würden versuchen immer auf der schattigen Seite zu bleiben und rennen auf der kühlen Seite zu bleiben. God. Gott. And we can speak to this God. Und mit diesem Gott können wir sprechen. And you really have to just let that saturate. Und wir können das wirklich unsere Gedanken damit sättigen. See, this is what patience is all about. Das ist, was Geduld bedeutet. Patience is all about letting this sink in. Geduld heißt etwas einsinken, ja, etwas einwirken. I'm in a trial. Ich bin im Test. I'm stressed out. Ich bin gestresst. It's beyond me. Es übersteigt and mich. God says, doch Gott sagt, in Psalm 46:10, Psalm 46:10, be still, sei ruhig, and know, und wisse that Bescheid, I'm God. Dass ich der Herr bin. I don't have time, I've got to run around. Ich habe keine Zeit, ich muss rumhetzen. I hear voices. Ich höre Stimmen. I'm afraid. Ich habe Angst. I'm listening to everything in my emotions. Ich höre auf meine Gefühle, alles was die sagen. My kids are screaming. Meine Kinder schreien. My spouse is yelling. Mein Ehepartner brüllt. My boss is going crazy. Mein Boss dreht my durch. My car doesn't work. Mein Auto funktioniert woe nicht. Woe is me. Wehe mir. Oh no. Oh nein. And God says, be still. Gott sagt, sei ruhig. And know that I'm God. Und wisse Bescheid, dass ich Gott bin. Okay, you're God. Ja, du bist Gott. No. Nein. Be still. Sei ruhig. Get alone. Sondere dich ab. Quiet down. Beruhige dich. And just know. Und erkenne. That I'm God. Dass ich Gott bin. I know that. Ja, das weiß ich doch. You don't know that. Nein, das weißt du nicht. You don't know that. Du weißt es nicht. Be still. Sei ruhig. And know. Und erkenne. That I'm God. Dass ich Gott bin. And just be still. Einfach sei ruhig. What's the problem? Was ist das Problem? Well, you know, my husband. Talk to me about it. Sprich mit mir darüber. Talk to you. Mit dir sprechen. Where are you? Wo bist denn du überhaupt? I'm here. Da bin ich. Talk to me. Sprich mit mir. And I'll answer you. Und ich antworte dir. He should ask God. Er soll Gott bitten. We should write this down in the front of our journal. Wir sollten das gleich am Tagebuch ganz am Anfang right on the front page somewhere. Gleich auf der Titelseite. He should ask God. Er soll Gott bitten. And then you can put the creator of this vast universe. Nämlich in Klammer den Schöpfer dieses riesigen Universums. He should ask God who gives generously to all. Er bitte Gott, der allen willig gibt. Without finding fault. Und nichts vorwirft. And it will be given to him. Und sie wird ihm gegeben werden. God will give us a word for our situation. Gott wird uns ein Wort geben für eine Situation. Now, as I said last week, I make little mind maps in my journal. Ich mache immer so kleine so Gedankenskizzen auf, in meinem Tagebuch. Last night I asked the Lord, Saturday. Letzten Abend, also Samstag, bat ich den Herrn. April 22nd. Am 22. April. I asked the Lord, how shall I enter your presence? Wie soll ich in deine Gegenwart hineinkommen? Lord, here I am. Herr, hier bin ich. My wife's out. Meine Frau ist jetzt nicht da. I'm all alone. Jetzt bin ich allein. How shall I enter your presence? Wie soll ich in deine Gegenwart eintreten? Speak to me. Sprich zu mir. And these are a few thoughts he gave me. Und er gab mir damit noch ein paar Gedanken. Come in faith, Rob. Komm im Glauben, Rob. Just come in faith. Komm im Glauben. I'm here. Hier bin ich. Just come in faith. Komm im Glauben. Don't listen to your emotions. Hör nicht auf deine Gefühle. Don't listen to the voices. Hör nicht auf Stimmen. Don't listen to your fears, your worries. Hör nicht auf Furcht. Hör nicht auf Ängste. Just come in faith. Komm im Glauben. Take a seat. Setz dich hin. Quiet down. Beruhige dich. And know that I'm God. Und wisse, dass ich Gott bin. And then he said to me, come in humility. Dann sagt er, komm in Demut. Come in humility. Komm in Demut. God resists the proud. Gott widerstrebt den Stolz. When you come into my presence, Rob. Wenn du in meine Gegenwart kommst, Rob. Humble yourself before me. Demütige dich für mich. I created this whole universe. Ich habe dieses ganze Universum geschaffen. I love you. Ich liebe dich. You're big in my heart, but you're very small in this universe. Du bist, nimmst einen großen Platz in meinem Herzen ein, aber in einem kleinen im Universum. Number three. Nummer drei. Come in purity. Komm in Reinheit. In purity. In Reinheit. You know, my wife mentioned yesterday at Grace in Motion about. Meine Frau hat nämlich gestern erwähnt bei Grace in Motion. About having a clean cup. Eine reine Schale zu haben. And in the book The Calvary Road, which was written I think in 1950. In dem Buch Calvary Road, das wurde geschrieben ungefähr 1950 herum. It's a great book. It talks about having your cup clean. Das steht nämlich, man soll seine Schale rein haben. How Jesus will not fill a dirty cup. Jesus wird eine schmutzige Schale nicht füllen. So I just made another map real quick and I just said okay. Ich habe dann noch eine Skizze dann gemacht. Oh, I made it on another. I said, what are some things I can confess? Wo sind Dinge, die ich auch bekennen kann? Search me, God. Durchsuche mich, Herr. I made another little. Search me, God. Durchsuche mich, Herr. Show me in Psalm 139, verse 23. Zeig mir im Psalm 139, Vers 23. Show me what is harmful inside of me. Zeig mir, was in mir drinnen ist, was mir wehtut. So I can confess it. Dass ich es bekennen kann. You have to show me. Du musst mir das zeigen. I don't trust myself. Ich vertraue mir selber nicht. And as you sit before God, und so wie du vor Gott dann da sitzt, and you ask him, und ihn bittest, you'd be amazed what you begin to write on a piece of paper. Wirst du wirklich erstaunt sein, was dann zu Papier fließt, wenn du es nur schreibst. So I come in faith. Ich komme im Glauben. I come in humility. Ich komme in Demut. I come in purity. Ich komme in Reinheit. Washed in the blood. Gewaschen im Blut. And I come in objectivity. Und ich komme auch in der Objektivität. Ready to read his word. Das heißt, bereit, sein Wort aufzunehmen. So that I know his thoughts. so dass ich seine Gedanken kennen kann. So that I'm not taken captive by subjectivity. Dass ich nicht der Subjektivität zum Opfer falle. God is not going to, the Holy Spirit will not contradict what God has written. Der Heilige Geist wird nie dem widersprechen, was Gott geschrieben hat. The Holy Spirit is not going to tell me to commit adultery. Der Heilige Geist wird mir nie raten zum Ehebruch. He's not going to tell me to steal. Mir nie raten zum or Diebstahl to murder, oder wen umzubringen or to lie. Oder zu lügen. The Holy Spirit is not going to do that. Der Heilige Geist wird das nicht tun. And if I'm hearing that voice, it's not the voice of the Holy Spirit. Wenn ich diese Stimme höre, ist die nicht vom Heiligen Geist. And the fifth thing, das fünfte ist, come in unity of the Spirit. Komm in Einheit des Geistes. Meaning that when I leave the presence of God, wenn ich aus der Gegenwart Gottes dann wieder rausgehe, I'm not a person that's going to divide anything. Dann bin ich, werde ich nicht jemand sein, der alles auseinandertreibt. I'm not suddenly a know-it-all. Ich bin ja nicht auf einmal ein somebody who knows everything. Der alles weiß, ja. But it's someone who's I'm in the presence of God. Sondern ich bin in der Gegenwart Gottes. In the unity of the Spirit with my brothers and sisters around the world. In der Einheit des Geistes mit allen restlichen Brüdern und Schwestern. I'm thinking of my brothers and sisters in China. Ich denke zum Beispiel auch an meine Brüder und Schwestern in China. We all have this privilege to come into your presence. Wir alle haben dieses Privileg, in seine Gegenwart zu kommen. But go back to James chapter 1. So, in Jakobus 1 zurückkehren. Look at verse 6. Vers 6. But when he asks, er bitte aber, he must believe, er bitte aber im Glauben, and not doubt, ohne zu zweifeln. Because he who doubts is like a wave of the sea. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge. Blown and tossed by the wind. Die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Now here's a warning. Hier ist eine Warnung. That man, dieser Mensch, or woman, oder diese Frau, or a teenager, oder dieser Teenager, or a child, oder Kind, should not think that he will receive anything from the Lord. Denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. He is a double-minded man. Er ist wankelmütig, unstable in all he does. Und unbeständig in all seinen Wegen. What is that telling me? Was sagt mir das? It's telling me that God takes this so serious. Dass Gott das so ernst nimmt. That when we get alone with God, dass wenn wir mit ihm uns allein treffen, to spend time with him, und Zeit mit ihm verbringen, he takes it absolutely serious. Nimmt er das ganz, ganz ernst. And when you ask him something, und wenn du ihn etwas bittest, he's going to answer. Wird er antworten. And he will answer to such a degree, er wird es in dem Maß, Ausmaß beantworten, that if you begin to doubt what he's saying, dass wenn du anzweifelst, was er sagt, he's not going to answer anymore. Wird er nicht mehr weiter antworten. Because this is how serious he takes it. Weil er nimmt es sehr ernst. And he wants us to take it as seriously. Und er möchte, dass wir das auch so ernst nehmen. Now when I was in Saddleback, I went to the youth seminar. In Saddleback bin ich zum Jugendseminar gegangen. It was 2,000 youth leaders or youth pastors from around America there. 2,000 Jugendführer bzw. Jugendpastoren haben sich da getroffen. And this one lady I mentioned, Becky Tirabassi, she spoke. Und da war eine Dame mit dem Namen Becky Tirabassi, die hat da auch gesprochen. One of the greatest messages I've ever heard in my life. Eine der größten Botschaften, die ich je gehört habe in meinem Leben. She said revival. Sie sagte Erweckung. Ist immediate obedience to the Holy Spirit. Unmittelbare Gehorsam dem Heiligen Geist gegenüber. Immediate obedience. Unmittelbarer Gehorsam. And one of the first things that God wants us to obey the Holy Spirit in. Und in einem der ersten Dinge, wo der Heilige Geist möchte, dass wir ihm gehorchen. The most important, dem wichtigsten, is to confess. Ist zu bekennen. What gets between us. Zu bekennen oder anzuzeigen, was zwischen uns. The Holy Spirit wants to convict us. Der Heilige Geist möchte uns überzeugen, also überführen. In Colossians 3:15. Kolosser 3:15. It says that the Holy Spirit, the peace of God, rules my heart. Dass der Friede Gottes mein Herz beherrscht. And that word rule is referees. Beherrschen, das ist das Wort wie Referee, Schiedsrichter. Yeah. So the Holy Spirit is speaking. Der Heilige Geist spricht. Foul. Foul. You're out. Draußen. Ball goes to the other team. der geht in das andere Team. He's speaking to us. Er spricht mit uns. This is revival. Das ist Erweckung. When I'm so in touch with the Lord, wenn ich so nah mit Gott in Verbindung bin, that there's immediate obedience, dass da unmittelbar Gehorsam resultiert, to the Holy Spirit, dem Heiligen Geist gegenüber. You're after church, you can just sense that God wants me to speak with that person. Nach dem Gottesdienst, dass man so einfühlsam ist, dass man genau weiß, Gott möchte, dass ich jetzt mit der Person spreche. I think. Ich denke. I'll just go by faith. Ich gehe im Glauben. I can't believe you're talking to me. Ich glaube gar nicht, dass du mit mir sprichst. Why? Warum? I was just praying someone would come over. Ich habe gebetet, dass jemand kommen möge. Wow. That really was the Holy Spirit. Das war der Heilige Geist. In Matthew chapter 10, verse 20. Matthäus 10, Vers 20. Don't worry about what you're going to say in that hour. Hab keine Furcht, was du in diesem Moment sagen wirst. Because the Spirit of my Father, weil der Geist meines Vaters, is going to speak through you. Wird durch euch sprechen. Amazing. He's going to speak to me. Er wird zu mir sprechen. He's going to speak through me. Er wird durch mir sprechen. In Matthew chapter 16. Matthäus 16. Peter, who do men say that I am? Petrus, was sagen so die Leute über mich? Wer You're bin ich the Christ, bin? The Son of the living God. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. That's right. Ja, das ist richtig. But that wasn't you, Peter. Das war aber nicht von that dir, Petrus. Was my Father. Das war mein Vater. Really? Ja. That was my Father. Ja, das war mein Vater. He just showed that to you. Er hatte das jetzt gerade gezeigt. He did? Hat er? Right. Ja. This is how close God is. So nah ist Gott. And oftentimes we don't even know. Und oft wissen wir nicht. That what just happened was the Holy Spirit. Das, was jetzt passiert ist, war der Heilige Geist. This is revival. Das ist Erweckung. When I can be immediately obedient. Ich kann sofort gehorsam haben. To repent. Umzukehren. When God says that was pride just there, wenn sorry. Gott mir anzeigt, das war Stolz, oh, tut mir leid. Lord, I'm so, oh, that was terrible. Ja, das war schrecklich. I can't believe I said that. Ich kann mir, wieso habe ich das überhaupt gesagt? Yeah, you said it. Ja, du hast es gesagt. I'm sorry, I forgive tut mir me. Leid. Forgive You're me. Forgiven. It's gone. Vergeben. Gone. Weg. Let's move on. Gehen wir weiter. Obedience to the Holy Spirit that convicts me. Gehorsam dem Heiligen Geist gegenüber, der immer überführt. Read 1 Corinthians 13. 1. Korinther 13. He convicts me of not being long-suffering. Er überführt mich, dass ich zum Beispiel nicht langmütig bin. Of not being kind. Dass ich nicht freundlich bin. Imagine how dirty some of our cups are. Stell dir vor, wie dreckig, wie schmutzig manche unserer Schalen sind. We are impatient. Wir sind ungehorsam. We are unkind. Wir sind unfreundlich. We are envious. Wir sind neidisch. We're boastful. Wir sind prahlerisch. Wir sind stolz. We are rude. Wir sind ungehobelt. We seek our own. Wir suchen das eigene. We're easily provoked. Sind leicht zu reizen. We think evil. Denken böse. Think of how dirty the cup can be. Stellt euch vor, wie schmutzig die Schale sein kann. And then you hear all the voices around us. Und dann die ganzen Stimmen um dich herum. All the fears. All die Fürchte. And then we wonder where God is. Und dann fragen wir uns noch, wo Gott ist. And God says, come away. Und Gott sagt, komm auf die Seite. And spend some time with me. Und verbringe Zeit mit mir. If you don't have a word from me for your situation, wenn du nicht ein Wort von mir hast für deine Situation, ask. Dann bitte um eines. I will give it to anyone and everyone. Ich gebe es jedem und allen. Generously. Und großzügig. Even if you're living in sin, ja, selbst wenn du in Sünde lebst, God will tell you that. Gott wird dir das sagen. Lord, ja? Here I am. Hier bin ich. Speak to me. Sprich zu mir. How come you're not speaking to me? Warum sprichst du nicht mit mir? Something wrong? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Something's wrong. Ich glaube, da ist was nicht in Ordnung. Your silence is very loud. Deine Stille ist sehr laut. You want to tell me what it is? Möchtest du mir sagen, was es ist? Stay there a little while. Wartet, verharre darin eine Weile. It's interesting. Psalm 45, verse 1. Psalm 45, Vers 1. Says my tongue. Das meine Zunge. Is like a pen. Ist wie ein Schreibstift. Of a ready writer. In der Hand eines willigen Schreibers. That meant that David was singing songs. David hat Lieder gesungen. That God was dictating to him. Die Gott ihm diktiert hat, angesagt His hat. Tongue was like a pen. Seine Zunge war jetzt wie eine Feder. Writing a song, but he was singing it as God gave it to him. die geschrieben hat. Und er sang es direkt, als Gott sie ihm gab. And our tongue can be the pen of a ready writer. Auch unsere Zunge kann sein wie die Feder von einem bereitwilligen Schreiber. God can speak right to my ear through my tongue. Gott kann nämlich in meine Ohren sprechen durch meinen Mund. Lord, there's a lot of silence here today. Heute ist sehr ruhig. A lot of problem or something? Gibt's ein Problem? Could it? I mean, I'm not impatient, am I? Ich bin doch nicht ungeduldig oder doch? I mean, I'm not selfish or something. Ich bin doch nicht selbstsüchtig. Something oder? Like that, or I am. Bin ich? My tongue. Meine Mund. And I can write these things down. Und ich kann das niederschreiben. This is revival. Das ist Erweckung. When I am immediately obedient to the voice of the Holy Spirit. Wenn ich unmittelbar gehorsam bin der Stimme des Heiligen Geistes gegenüber. And one of the things he wants to communicate more than anything etwas, was er mehr als alles andere mir sagen möchte. That which is separating us. Er will mir Bescheid sagen, was zwischen mir und ihm steht. That which is grieving him. Das, was ihm betrübt. So when I'm in the midst of all of this noise. Das heißt, wenn ich mitten in all diesem Rauschen, also in diesem Lärm bin. The trial of my faith. Dem Test, der Prüfung meines Glaubens. Works patience. Das bewirkt Geduld. Because it means that I'm forced to get alone with God. Weil es mich nämlich forciert, mit Gott mich alleine auseinanderzusetzen. I can't get out of this thing. Ich kann da nicht anders raus. Oh, if I could run somewhere. Ich kann wohin laufen. If I could scream my way out of this thing. Wenn ich mir einfach das aus der Seele schreien könnte. Punch somebody. Oder jemanden niederhauen. But I can't. Ich kann nicht. What am I gonna do? Aber du wirst es. Come alone with me. Komm zu mir alleine. Take a time out. Nimm dir Zeit. Sit down with me. Setz dich mit mir hin. If you don't have a word from me, wenn du kein Wort für mich hast, ask. Dann von mir hast, because dann bitte I give it to everybody. Weil ich es nämlich jedem gebe. But don't doubt. Aber zweifle nicht. Because if you doubt, wenn you're not going to get anything. Dann bekommst du nichts. This is like puts chills down your back. Ja, da kriege ich Gänsehaut. Like, wow, God's going to speak to me. Gott spricht zu mir. And I so oftentimes, you know, I get alone with the Lord. So oft, wenn ich mich allein mit dem Herrn treffe. You know, I don't have this like aura of like, wow, God, you know, like ich it's going to be cool. Ich fühle mich nicht in irgendeiner Aura. It's just in a couch. Magischen. It's a couch and a lamp and a Bible. You es know? Ist eine Couch. Es ist eine Bibel. Like, okay. Gut. In faith. Im Glauben. Well, Lord, Herr, speak to me. Sprich zu mir. Oh my God. Oh Gott. He just did. Er hat es getan. God is waiting. Gott wartet. He's there. It's not a game. Er ist da. Es ist kein Spiel. And I think for God it's the most wonderful thing. Und ich glaube, es ist für Gott das Wunderbarste. For him. Für ihn. I think this is exactly why he created us. Das ist warum er uns geschaffen hat. For those moments. Für diese Momente. So, I would encourage you, so möchte ich euch ermutigen. Spend some time with God. Verbringt Zeit mit Gott. Half hour a day. Halbe Stunde am Tag. 20 minutes a day. 20 Minuten. But don't miss it. Aber lasst es nicht aus. Get a Bible. Verschafft euch eine Bibel. Get a journal. Ein Tagebuch. And don't let anyone steal that from you. Lasst dir das von niemandem nehmen. Amen. Amen. Let's pray. Bitten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you this morning. Danke heute Morgen. For who you are. Für die Art, wie du uns gegenüber bist. And we just so want to know you. Und wir wollen dich so sehr kennenlernen. To get a word from you. Von dir ein Wort bekommen. A word of wisdom. Ein Wort der Weisheit. Thank you that we can ask our questions. Danke dir, dass wir dir Fragen stellen können. Thank you that you answer us. Danke, dass du uns antwortest. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist hier jemand. You've never received the Lord. Du hast den Herrn noch nie persönlich angenommen. If you died today, wenn du heute sterben würdest, where would you go? Wo würdest du hingehen? Have you ever spoken with God? Hast du jemals mit Gott gesprochen? Let's speak with him right now. Sprich mit ihm dann jetzt. God in heaven, Gott im Himmel. You're so big. Du bist so groß. I'm so small. Und ich bin so klein. Forgive me. Vergib mir. Be a part of my life. Sei Teil in meinem Leben. Please. Bitte. Give me a word of wisdom today. Gib mir ein Wort der Weisheit für heute. Help me with my life. Hilf mir in meinem Leben. Please. Bitte. Thank you, Lord. Danke, Herr. Lord, we love you this morning. Herr, wir lieben dich heute Morgen. We thank you. Just lift your hand to the Lord if you'd like. Hebt die Hände zum Herrn, wenn ihr euch danach fühlt. Thank you, Lord. Danke, Herr. You are such a big God. Du bist so ein riesiger Gott. And yet you speak to us. Und du sprichst zu uns. We love you. Wir lieben dich. We pray for this country once again. Wir beten für dieses Land noch einmal. Hundreds and hundreds of people, thousands. Hunderte, hunderte, tausende von Leuten. We pray, Lord. Wir beten, Herr. Many would come to know you. Dass viele dich kennenlernen würden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.